hinter den tausend Lichtern erblickst du das Meer, Unendlichkeit, Ströme, grelle Blitze, tiefer als alles bisher erahnte. Brich dir die Bahn dahin, denn das, was du kannst, ist nicht das, was du bist. Wenn Wolken ziehen, sehen sie die Nachtigallen bitter. Verschreck dich nicht. Es wird alles nur einmal. Zum ersten Mal wird alles nur einmal. Du kannst danach nicht mehr sagen, es war.